Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Bevor die Episode losgeht, ein kleines Wort der Entschuldigung. Ich war schrecklich erkältet, als wir die Episode aufgenommen haben und stehe etwas neben mir. Ihr werdet wahrscheinlich merken, was ich damit meine, wenn ihr durchhört und es so aussieht, als ob ich nach 3 Sekunden nicht mehr wirklich alles mitkriege, was noch gesagt wurde. Das ist ungefähr zutreffend. Es tut mir leid, aber ich hoffe, dass euch die Fantheorien trotzdem Spaß machen. Hallo und willkommen beim Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute mit dem Thema Sailor Moon Fantheorien Teil 1. Ich bin Meso und zu Gast ist heute Flora Won. Hallo Flora. Hi. Ja, wir reden heute über Dinge, die Fans einfach ergänzen oder auch mal was Widersprüchliches dazu entwickeln. Wir werden die Fantheorien diskutieren, vorstellen, diskutieren und dann werden wir sie nach 2 Kriterien noch bewerten, nämlich erstens, ist es plausibel, ist es im Canon vereinbar mit dem Material, was wir schon haben, und zweitens, wie sehr gefällt uns die Theorie? Weil es gibt ja auch den Fall, dass wir dem Canon widersprechen, weil es uns gefällt. Ja, genau. Ja, und das sind also, ein paar sind meine eigenen oder unsere eigenen und ein paar haben wir einfach rauf und runter recherchiert, aber leider ist es meistens ziemlich schwer zu sagen, von wem stammt eigentlich diese Theorie ursprünglich, weil es manchmal auch, habe ich das dann aus zweiter oder dritter Hand oder ich habe es noch im Hinterkopf mir gemerkt. Also es tut mir leid, wenn wir hier nicht die einzelnen Quellen angeben können für ein paar besonders gute Fantheorien. Ja, ja. Wir versuchen das, wo wir es können. Genau. Vieles sind auch schon allgemeingut und so oft wiederholt oder neu gebracht worden, dass es eigentlich schon Fankultur ist. Mhm. Ich fange mal mit ein paar von den bekannteren an. Eine mit Usagi. Eine Fantheorie ist, dass Usagi eigentlich gar nie Sailor Moon werden sollte. Dass es nie eine Sailor Moon gegeben hat in der Vergangenheit und dass Luna einfach nicht alle Latten am Zaun, beziehungsweise nicht alle Erinnerungen parat hatte und dieses Mädchen traf und dachte, okay, ja, die hat eine besondere Aura und hat sie dann, hat ihr die Brosche gegeben und dann wurde Sailor Moon raus und das Ganze war eigentlich ein bisschen ein Unfall. Die finde ich toll. Die mag ich persönlich total gerne. Ich mag die auch. Deswegen vermutet auch niemand, dass Sailor Moon die Prinzessin des Mondes ist. Weil wer würde die Prinzessin an die vorderste Front schicken als Anführerin der Kriegerinnen und wer würde sie in solche Gefahr begeben wollen, wenn eigentlich der Job von den Sailor Moon Kriegerinnen ist, sie zu beschützen? Und jeder, der Sailor Moon sieht, müsste annehmen, okay, das ist einfach ein weiterer Bodyguard. Das ist eine weitere Leibgarde. Das würde auch erklären, warum Beryl sich nicht erinnert, dass es früher eine Sailor Moon gab. Keiner, ja, auch in den ganzen Erinnerungen ist sie ja auch nicht drin. Außerdem, was ich auch sehr logisch daran finde, das ist ja auch schon, das haben wir im Canon ja auch schon, dass Neo Queen Serenity, als sie Königin wird, ihre Kräfte verliert und ihre Fähigkeit verliert, sich zu verwandeln. Ja, das ist, glaube ich, Canon, oder? Ist das Canon? Das ist Canon. Da würde ich nachher gerne nochmal drauf kommen, wenn wir über Chibiusa oder in einer weiteren Folge, weil wir müssen es auf mehrere Folgen verteilen, wir haben so viele. Ja, also dass man... Deswegen, allein aus der Sicht, finde ich, da passt es sehr gut, passt diese Theorie sehr gut ins Canon rein, zu sagen, die Prinzessin, zumal ja die Prinzessin damals, also Serenity, noch keine Kräfte haben dürfen. Usagis Kräfte kommen vom Silberkristall. Ja. Und Serenity hatte den Silberkristall noch nicht. Den hatte Queen Serenity. Ja. Dann ist es, ja, da das ist auch wieder, gut, dann müssen wir das Chibiusi-Thema doch anschneiden, weil Chibiusa ja einen hat, während Neo Queen Serenity auch einen hat zu einer gewissen Zeit. Aber das ist ein, also Chibiusa ist kein Normalfall. Nein, das ist kein Normalfall. Das hat man eingeschrieben. Da reden wir noch weil, drüber. Weil sie ja auch Mamorus Kräfte erbt. Ja. Und es gibt in PGS. Sie hat ja auch einen eigenen Kristall tatsächlich. Wenn wir nochmal auf die Sailor Moon-Serie zurückkommen, in PGSM gibt es schon eine Andeutung, dass Beryl, als sie erfährt, dass Sailor Moon dazwischen funkt, in der ersten oder zweiten Folge sagt sie, sucht mich dieses Mädchen jetzt schon wieder heim oder kommt die mir schon wieder in die Quere? Ja, aber da ist ja auch die Frage, sie hat ja Sailor Moon in dem Moment nicht gesehen. Ja. Und wir wissen, dass Jedaito, der das berichtet, keine Erinnerungen an die Vergangenheit hat. Und wenn er hier eine blonde Sailor-Kriegerin beschreibt, dann denkt man natürlich an Prinzessin Serenity in dem Fall, weil sie ja in BGSM eine Sailor-Form hat. Das hat sie ja im Anime und Manga nicht. Mhm, das stimmt. Aber ja, ich finde, es passt sehr gut rein. Denn auch alle Erinnerungen, die wir in Canon sehen, da hat Serenity keine Kräfte. Dann macht es auch Sinn, warum Serenity eben von Endymion beschützt werden musste in diesem Krieg, wenn sie keine Kräfte hatte. Ich denke schon, dass sie Kräfte hat, aber sie hat eigentlich in Anime und Manga keine Sailor-Form. Und das ist im PGSM, dass sie da eine Sailor-Form hat und mit der sie diese enormen zerstörerischen Kräfte entfalten kann. Das ist ein eigener Canon und das gefällt mir aber eigentlich auch. Mhm. Ja, das finde ich aber gut, das abzugrenzen. Dass das sind eben zwei verschiedene Interpretationen mit zwei verschiedenen quasi Canons ist. Ja, weil es lädt eben auch auf Serenitys Schultern etwas mehr Verantwortung. Wenn wir sagen, sie hat keine Kräfte, sie ist politisch noch nicht einflussreich, sie ist eigentlich nur da und hübsch und muss beschützt werden und hat ihren eigenen Kopf. Sie ist da halt, um Kronprinzessin zu sein, um die alle zu bekommen. Und deswegen, das finde ich halt auch schön. Eigentlich finde ich die Narrative deswegen schön, wenn wir das sagen, Serenity hatte keine Kräfte, sie hatte noch nicht den Silberkristall, der war noch bei ihrer Mutter. Und das funktioniert bei ihr ja auch anders, als es bei Tusa funktioniert, die ja tatsächlich dadurch, dass sie von beiden kommt, eigene Kräfte hat. Aber zu sagen, Sailor Moon als sich, also die Fortsetzung dieser Geschichte, es ist ja eine Geschichte, die wird eben total auf dem Kopf. Weil plötzlich hat sie Kräfte. Ja. Plötzlich ist sie Kriegerin. Ja. Plötzlich, ne, dass die Geschichte, als die Prinzessin keine Kräfte hat, in Tragödie ausgeufert ist, aber in dem Moment, in dem man ihr die Kräfte gibt, sie das selber umreißen kann. Aber ich denke, das liegt auch nicht nur daran, dass sie Kräfte hat, sondern eben, wie sie einsetzt und wofür. Ja, natürlich. Total. Kraft der Freundschaft. Da bin ich 100% bei dir. Ja. Und das ist ja eben die PGSM-Variante, die sagt, sobald man dieser Prinzessin so viel Macht in die Hände gibt, muss man sich gut überlegen, war das eine gute Idee oder beziehungsweise, was macht sie damit? Ja, das stimmt. Ja, dann habe ich noch eine, die habe ich hier im Podcast in den früheren Folgen schon. Müssen Sie noch bewerten. Ja, danke. Okay. Also, sie gefällt mir und ich finde sie sehr plausibel. Ich finde sie auch plausibel. Ich denke, es gab vielleicht schon zu früheren Zeiten auch mal Prinzessinnen, die Sailor Moon waren. Aber mit der Theorie, dass wenn sie Königin wird, sie ihre Sailor-Form ablegt, weil sie dann zu stark dafür wird oder anderweitig ihre Kräfte einsetzt, war es wahrscheinlich nicht oft der Fall, aber dass es auch hier ein bisschen eine Art Unfall war, das finde ich schon gut. Das gefällt mir. Das passt eigentlich auch dazu, dass ja Usagi gar nicht die typische Sailor-Kriegerin ist. Und ich finde es plausibel. Es passt zu allen Canon-Informationen, die wir haben. Total. Und dann habe ich gleich eine, die dem Canon krass widerspricht. Die bringe ich in jeder zweiten Episode, weil das mein, nicht nur die allgemeine der Fan-Konsens ist, sondern auch meine persönliche Theorie, dass es Haruka und Michiru sind nicht 16. Sie tun nur so. Mhm. Sie sind mindestens 18 oder älter. Und sie haben sich nur für 16 ausgegeben, weil sie undercover an der Mugen Academy sind. Mhm. Aber man fährt nicht mit 16 Auto in Japan, auch nicht, wenn man einen internationalen Führerschein hat. Und ich finde auch, ihre Themen sind nicht die von 16-Jährigen, weil einfach ihre Themen, wie sehr sie sich mit ihrer Verantwortung auseinandersetzen, wie sehr sie das auch bewerten und kritisch sind und wie sehr es auf ihnen lastet, wenn es nicht moralisch ist, das haben wir bei den jüngeren Senshi nicht. Und das gefällt mir natürlich besser, weil ich bin jetzt älter, ich war damals älter und ja, sie haben auch so Themen wie Partnerschaft, Elternschaft und so weiter. Das sind einfach Themen für ältere Senshi. Ja, zumal sie ja, also wenn ich da einhaken darf, ja. Einmal natürlich, also erstmal die Sachen, die dafür sprechen, dann die dagegen sprechen. Und gleich, wo man sich in der Mitte treffen kann. Was ich dazu sehr passend finde, ist die Tatsache, dass Setsuna ja ganz offensichtlich mehrere tausend Jahre alt ist. Ja, nein, Und. Pluto ist alt. Setsuna ist vielleicht auch nur ihre menschliche Natürlich. Form, könnte Genau. auch eine sein, die ein normales Leben gelebt hat und an einem Das bestimmten stimmt, Zeitpunkt das stimmt, plötzlich das stimmt. gemerkt hat, dass sie eine Das stimmt. Seelenkriegerin ist. Das Aber wissen wir nicht. ich Aber rede ich glaube tatsächlich von auch Pluto. davor, dass Und Pluto alt deswegen. ist und Setsuna auch nur so eine temporäre Form ist von ihr. Genau, aber ne, Pluto auf jeden Fall hat und muss die ganze Zeit die Erinnerung eigentlich von der gesamten Weltheitsgeschichte haben. Auch wieder natürlich eine eigene Fantheorie und etwas, wo ich Pluto-Theorien selber. habe ich jede Menge. Ne? Kommen wir noch Genau. dazu. Aber ne, auf jeden Fall gehören sie zu Pluto. Und sie scheinen mehr Erinnerungen zu haben. Das heißt, ob sie 16 sind oder nicht, ist meine eigene Theorie, dass sie deswegen reifer sind, weil sie den vollständigen Satz an Erinnerungen haben. Und sich somit an ein ganzes weiteres Leben, wo sie wahrscheinlich sehr viel älter waren als ich, Okay. erinnern. Aber Ja. dann, hier dazu hin kommt für mich natürlich, und das ist dann das, was du schon gesagt hast, dass es eben von Canon eben auch widersprechend ist, dass sie auch, nachdem sie schon nicht mehr an der Mugen-Schule sind und später selber in der Schule sind, sogar mit denen auch in eigenen Schuluniformen zusammen auf die Yuban High School gehen. Mit den anderen Senshi im Manga. Und somit, ich würde sagen, Naoko würde schon sagen, dass die 16 sind. Ja, vielleicht haben sie einfach diese Tarnidentität, 16 zu sein, und haben die nicht aufgegeben, nachdem die Mugen Academy fertig war, sondern Ja. haben eben dann sie sind ja populär und sie sind prominent. Man Also kann nicht natürlich, sagen, ach, übrigens war ich die ganze Zeit ganz über viel nicht spricht 16. dagegen. Also alleine, dass Haruka Racer ist, dafür Ja, müsste sie eigentlich über 18 sein. Die definitiv. beiden haben Karrieren, Ja. nebenbei sie zur Schule gehen. Also es macht schon keinen Sinn im Universum. Aber ich glaube schon, dass Naoko trotzdem wollte, dass sie 16 sind. Aber ja, Also, du hast völlig recht. Es fühlt sich falsch die an. einzige Erklärung dafür könnte sein, dass Naoko sich sehr stark in das Innenleben einer 14-Jährigen einfühlen kann. Und aus der Sicht einer 14-Jährigen sind 16-Jährige schon wahnsinnig alt. Ja. Vor allem Usagi, die ja auch etwas kindlicher ist, auch kleiner ist als die anderen, auch nur halb so groß wie Haruka, für sie sehen die vielleicht auch schon wahnsinnig alt aus mit 16. Ja. Aber, Ja. und deswegen sind ja auch die Kennenalter von den Shiteno, die ja auch solche wahnsinnig jungen Küken sind, und aus der Sicht einer 14-Jährigen sind das natürlich Opas. Alte Männer. Ja, das sind. Ja. Zumindest die sind dann, ja, steinalt. Ja. Und ja. Aber das ist was, wo ich sagen muss, da ist mir die Canon-Plausibilität echt egal, weil ich muss es. Die Theorie, dass sie älter sind, ist nicht Canon-plausibel. Oder Also zumindest nicht völlig. ich Aber. finde, die Theorie ist zwar nicht Canon-plausibel und ich würde sie auch nicht so bewerten, aber ich finde die Canon-Erklärung genauso unplausibel wie jetzt Manchmal wie die Fantheorie. funktioniert es, weil Haruka und Michiro ja auch einen Haufen wirklich sehr alberner Dinge tun oder sehr. Manche Leute, also ich habe auch viele Tumblr-Posts gesehen, die sagen, Haruka und Michiro sind so dermaßen Teenager. Sie tun einfach unfassbare Dinge mit ihrem Geld, das sie haben. Und Ja, das stimmt. Das, das, glaube ich, wir haben würden sie jetzt zwei aber auch noch mit Helikopter. Mitte 20 tun. Ja. Aber das macht eben Setsuna dann zur einzigen Erwachsenen in dieser Gruppe. Und das funktioniert manchmal in Genau. Serame U ganz gut. Wenn sie versucht, eine Erwachsenenrolle einzunehmen, aber Setsuna als Mensch ist eben auch sehr lustig und nicht unbedingt Ich meine, geeignet, die Erwachsene in einer Gruppe zu ja. sein, behaupte ich mal, weil Setsuna hat auch viel zu viel Macht auf der Kralle. Dazu kommen wir noch. Sie hat ja, also ich denke, diese Macht, die Luna P. Chibiusa verleiht, das ist so, wie Pluto denkt. Ja, dann mache ich das passend. Dann dann schlüpfe ich in diesen Job, wenn in diese Identität, ja, und dann habe ich dafür die Papiere und dann fälsche ich hier eine Geburtsurkunde und natürlich hat Chibiusa alle Unterlagen, die sie braucht und jeder weiß das. Ja. Und Setsuna hat einfach keine Realitätsberührung. Vor allem am Anfang, und dazu kommen wir vielleicht auch noch, aber ja, Setsuna als die Erwachsene in der Gruppe, die eigentlich etwas weltfremd ist, und ich liebe es, wenn sie dann in dieser Welt auch wirklich Spaß hat. Aber ja, es ist... Ich dachte aber trotzdem, dass sie tatsächlich auch in Canon zumindest ein bisschen älter ist, weil wenn wir Manga, ja, und Crystal dazu, ja, nehmen, bei Setsuna beim Alter bleiben, dann ist sie ganz offensichtlich die erste Szene, wo wir Setsuna als Setsuna sehen. Ist sie in ihrem Labor mit, ja, Kittel und, ja, wird von Motoki und Reika besucht. Ja. Das heißt, sie ist zumindest, wenn sie nicht da arbeitet, ist sie zumindest dort Studentin. Ja. Das heißt, sie ist definitiv älter als 16. Ja. Ich würde sie sogar ein bisschen älter als Mamoru, also definitiv älter als Mamoru, da, ja, Mamoru zu der Zeit noch Highschool-Student ist. Ich im Manga auch und Anfang 20 Minimum. Genau. Und das passt auch dazu, es gibt im Manga dieses eine Panel an Usagis 15. Geburtstag, wo Setsuna den Alkohol mitbringt. Ja. Auf die Geburtstagsparty einer 15-Jährigen. Das heißt, um den zu kaufen, muss sie 20 gewesen sein. Ja, ja, Setsuna ist definitiv die Älteste in der Gruppe, aber nicht unbedingt deswegen die... Naja, eben, genau. Sie bringt Alkohol mit zu einer 15-Jährigen Geburtstagsparty. Aber ja. Na gut, also eine Flasche Wein wird ihnen nicht so sehr schaden. Aber trotzdem, das, ja, ist sowas typisch Setsuna. Ja, ja. Ja, also, ja, mit dem Alter... wir wollen ja eigentlich die Zeitthemen, die großen Zeitthemen später separat machen. Ja. Da würde ich vielleicht, ja, Pluto jetzt auch nochmal ein bisschen zurückstellen und definitiv auch Chibiusa zurückstellen, ja, weil das sind große Themen und da steckt viel, ja, mit drin und das machen wir noch. Aber deswegen die Autos und das Alter, ich würde sagen, kennen, also ich würde es nicht als plausibel, aber auch nicht als unplausibel hinstellen. Die Idee einfach, weil ich das sehr, sehr inkonsistent porträtiert finde im Canon bisher. Ich mag die Theorie aber sehr. Eben. Ich mag es auch, wenn die Senshi verschiedene Alter haben. Ja, das stimmt. Es hat auch was damit zu tun, dass ich bei jeglichen Büchern und Comics für Teenager, die irgendwie die Welt retten, immer das mit einem Erwachsenenauge sehe. Und wenn die mit keinem Erwachsenen reden und keine erwachsenen Verbündeten haben, dann frage ich mich schon, A, wo sind diese ganzen Erwachsenen? Und B, warum kann man denen nicht trauen? Und ich mag eigentlich die Bücher nicht so gern, bei denen man keinem Erwachsenen trauen kann. Ja. Ich mag zwar sehr gern die Animorphs und da dauert es ewig, bis sie ein oder zwei erwachsene Verbündete haben. Und das ist, eigentlich finde ich das, ich hätte es in dem Alter geliebt, in dem ich es gelesen habe, ich liebe es heute auch noch, aber ich bin dann auch immer sehr eifersüchtig und denke, wir Erwachsenen dürfen nicht mitmachen, aber vor allem denke ich, die Idee, dass Kinder gezwungen sind, Verantwortung zu übernehmen, die eigentlich ein Job für die Erwachsenen ist. Ja, total. Das ist zwar eine Coming-of-Age-Sache, also wenn man 14 oder 15 ist, muss man in diese Erwachsenenrolle anfangen reinzuwachsen. Aber wir als Erwachsene müssen uns da schon überlegen, wo waren wir da eigentlich? Und es ist schon Armutszeugnis, ein Stück weit für die Erwachsenen, wenn die Kids den ganzen Job machen müssen und keine, ehrlich gesagt, es ist so viel leichter, jemanden zu haben, der von der Sache schon mal, der auch schon mal da durch ist oder auch was davon versteht oder zumindest eine andere Perspektive hat, und generell mag ich eben schon die Coming-of-Age-Geschichten, wo zuverlässige Erwachsene mit drin sind. Die Young Wizards, wer die kennt von Diane Duane, sind von Anfang an, die sind unfassbar jung, aber sie haben von Anfang an Erwachsene, denen sie trauen können. Ja. Eltern, mit denen sie reden können. Das sind wichtige Dinge. Ich habe mal gelesen irgendwo, das fand ich sehr süß, die Bewertung, dass sehr viele der 80er und 90er Filme und Serien, und da spielt ja Sailor Moon definitiv mit rein, aber halt auch so Sachen wie die Goonies und Stand By Me, dass die nur funktionieren durch ein großes Lack of Parental Supervision. Ja. Dass die Eltern gelangweilt wegschauen und nicht da sind und die Kinder eben nachmittags rausgehen können ohne mit Smartphone, dass die Eltern direkt wissen, wo sie sind und so ihr Ding machen können. Das ist ja auch eine kulturelle Unterschiede. Also ich bin als Kind auch, ich war 4-5 Stunden weg am Nachmittag Minimum, es hieß ja, Kinder müssen an die frische Luft und dann hat man sich getroffen mit anderen Kindern und hat gespielt. Ich kenne es auch, dass man abends noch stundenlang mit den Nachbarkindern Spiele gespielt hat auf der Straße. Das war üblich. Man hatte eine Kindheit, die sehr viel stärker draußen stattgefunden hat als heute und die Eltern haben sich da auch nicht so verrückt gemacht. Ich kenne das aber auch noch und ich bin ja nur definitiv schon Millennial, aber bei mir war das auch noch so. Also ich war auch stundenlang nicht unbedingt Kinder müssen draußen sein, sondern ich bin halt alleine von der Schule zurückgegangen und dann durfte ich auch, solange meine Eltern wussten, wo ich bin, war das alles okay. Ja. Durfte überall hin, mit jedem mit. Deswegen, in Japan ist es eben auch so, dass die Kinder schon viel jünger, in Japan eben auch noch viel mehr, dass die Kinder alleine unterwegs sehr sind. Sehr früh, sehr unabhängig sind. Es und gibt wie viel YouTube Zeit die Jugendlichen, ehrlich gesagt, haben, die nicht in der Cram School sind, um sich stundenlang rumzutreiben? Das ist noch eine andere Frage. Das löst auch keine Fantheorie. Okay, dann schiebe ich die kurz ein. Es gibt eine Fantheorie, die sagt, okay, Usagis Mutter weiß, was los ist. Weil es nicht möglich wäre, dass Usagi jeden Abend stundenlang Monster jagt, ohne dass ihre Mutter irgendwann irgendwas auffällt. Ihre Mutter weiß es. Ich weiß gar nicht mal, ob das sein muss. Also es gibt auf YouTube, wollte ich nur ganz, ganz kurz sagen, auf YouTube gibt es eine sehr schöne Dokumentation. Den Titel kriege ich nicht ganz zusammen, aber es ist ungefähr so ein bisschen The Independent Children of Japan. Und da sieht man, wie so ein kleines Grundschulkind dann mit ihrem kleinen Ranzen und ihrem Mützchen, ihrem gelben Hütchen, natürlich dieses ganze Infrastruktursystem ganz selbstverständlich navigiert, da überall zur Schule fährt, nach der Schule nicht unbedingt direkt nach Hause muss, sondern eben halt auch ihre Freundin treffen kann und sowas und irgendwann abends nach Hause kommt. Und das ist etwas, was sehr gefördert wird, diese Unabhängigkeit. Das ist auch ein großer Wert. Kinder sollen unabhängig sein, die Mütter sollen nicht zu sehr bemüttern und nicht da so sehr eingreifen. Und deswegen, ob Ikuku nun weiß oder nicht, was ihre Tochter da macht, oder ob alleine auch durch Lunas Hilfe, Usagi einfach gut ist, das zu irgendwie so ein bisschen zu navigieren. Außerdem finde ich gerade in den 90er Jahren nicht unplausibel, dass Ikuku Tsukino nicht weiß, was ihre Tochter tagsüber treibt. Und man muss auch sehen, wer sind denn die ersten Senshi, die sie kennenlernen? Das ist Ami, die sie zum Lernen antreibt. Das ist Rei, die auch sehr verantwortungsbewusst aussieht nach außen, sehr traditionsbewusst ist und ich denke nach außen haben auch einen Eindruck macht. Und das sind auch Leute, wo wenn Usagi sagt, ja, wir treffen uns zum Lernen bei Rei, das wird dann, denke ich, auch nicht hinterfragt, auch wenn sich Ikuko vorstellen kann, dass das nicht alles Lernzeit ist. Aber es sind Kinder, die sehen ja aus, als würden sie, ihre Tochter mit ihnen rumrennen sehen, ja. Also ich glaube eher, dass Ikuku vermutet, dass sie vielleicht einen Freund hat, wenn sie nachts weg, als dass sie denkt, dass sie Sailor Moon ist. Ja, aber Ikuko ist ja sehr pro Freund. Also sie würde dann lieber haben, Usagi stellt ihr diesen Freund mal vor oder erzählt ihr davon. Weil wenn sie es heimlich macht, dann ist die Frage, was ist an diesem Freund dran, dass man ihn uns verheimlichen muss? Naja, da ist ja immer noch der Papa dran, der ja ganz offensichtlich... sehr viel dagegen hat. Ich glaube schon, dass wenn Ikuko was vermutet, eher in die Richtung vermutet. Aber wie meine eigene Meinung, die andere Fantheorie ist meiner Meinung nach genauso plausibel. Also es würde genauso reinpassen. Vor allen Dingen gibt es im Manga ja auch diesen einen Moment ganz gegen Ende, wo Ikuko sagt, ich glaube, unsere Tochter ist gerade erwachsen geworden und wir sehen sie jetzt nie wieder. Und Kenji sagt, um Gottes Willen, nee. Ja. Was sagst du da? Ja, Ikuko ist schon eine, die darauf sich freut, wenn Usagi älter, reifer, erwachsener wird. Ja. Und die da auch drauf wartet. Und ja, ich glaube, Kenji sieht eben sein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, ja. Also die Theorie, dass die Eltern es wissen, nicht übermäßig plausibel. Irgendwas ich muss sie auch nicht sich Ikuko ja denken. Weil Ikuko ist ja, im Anime kriegt ja Ikuko gar nichts mit. Und macht auch nie irgendwas. Also man hat den Eindruck, dass sie zwar schimpft, wenn die Noten schlecht sind und ab und zu mal Frühstück hinstellt, aber greift sie ihn? Sie nicht ignoriert, wirklich. Also, sie ignoriert Dinge auch bei Chikusa. Man immer mal wieder sieht man, wo einfach nur karikiert sind, wo ich denke, hier karikiert der Anime hat eben diesen typischen Humor, Dinge zu übertreiben, Leute eigentlich sehr viel verantwortungsloser zu zeigen, als es wahrscheinlich wäre, wegen der Komik. Und ich denke, Usagis Eltern sind auch überzeichnet. Die aber gerade Ikuko, es gibt in, zum Beispiel im S-Arc, gibt es im Manga und in Crystal diese Szene, wo sie nicht kann und deswegen ruft sie Mamoru an, beziehungsweise man kriegt das erzählt, dass sie das getan hat, ob er denn am nächsten Tag auf Chibiusa aufpassen kann, wenn sie mit ihren Freunden in den Amusement Park geht. Wer ruft Mamoru an? Ikuko. Ah, okay. Ikuko ruft Mamoru an, also beziehungsweise man sieht nur Ikuko, wie Ikuko Usagi erzählt, dass sie Mamoru angerufen hat und gefragt schön. Hat. Schön, ja. Aber die Szene gibt es. Gut, eine Anleitung von Verantwortung. Genau. Ja. Und ne, die finde ich auf zwei Weisen schön. Die finde ich A natürlich schön, ne, die Mutter kümmert sich, dass das Kind, das, von dem sie denkt, entweder ist zumindest ihr verwandt, egal ob es Tochter ist oder nicht, sich darum kümmert, wer auf sie aufpasst und dass sie den Freund ihrer anderen Tochter anruft. Ja. Das finde ich sehr süß. Das ist süß. Genau. Außerdem gibt es ein Manga-Panel, wo Chibiusa und Usagi bei Mamoru sind und Mamoru sagt, sie müssen jetzt aber wirklich nach Hause, weil sonst verliert er das Vertrauen ihrer Eltern. Okay. Okay, ja. Sie bleiben trotzdem und rufen dann an, ne? Aber, ne? Ja. Die Szene gibt es. Okay, so viel zu Usagis Eltern. Also es ist im Kennen auch ein bisschen widersprüchlich. Ich mag die Theorie. Ja. Ich mag die Theorie, aber halb plausibel, würde ich sagen. Halb plausibel, ja. Irgendwas muss ich Ikuko ja denken, aber was sie sich denkt, ist nicht wirklich... Ja, klar. Okay, ich habe noch eine Usagi-Theorie. Die ich, ehrlich gesagt, die habe ich jetzt neulich erst auf Tumblr gelesen. Und zwar die Frage, wie alt ist eigentlich Usagi bei Beginn der Serie? Weil es heißt ja immer, ich bin Usagi Tsukino, ich bin 14 Jahre alt. Ist sie wirklich 14? Weil es gibt eben Leute, die nachrechnen und sagen, ja, die Serie beginnt im April und Usagi hat ja im Juni Geburtstag und sie wird dann nicht sofort zu Beginn der Serie 15, sondern sie bleibt sehr, sehr lang 14. Eigentlich ist sie länger als ein Jahr lang 14, wenn man in Universe nachrechnet. Ja. Und dann wäre sie bei Beginn der Serie eigentlich 13 Jahre alt. Auch die meisten der Mädels. Also Makoto hat im Dezember Geburtstag. Mhm. Makoto müsste ein ganzes halbes Jahr mindestens 13 sein. Und selbst wenn man das so biegt und sagt, die Serie beginnt nicht im April, sondern erst im Juli, dann müsste zumindest immer noch 13 sein. Mir wäre ehrlich gesagt lieber, sie wären 14 und würden sofort 15 werden, je nachdem, wer wann Geburtstag hat. Ja, ich auch. Persönlich. Das und es dürfte, also bei Ami könnte ich mir auch vorstellen, die könnte jünger sein, weil sie einfach leicht fällt mitzuhalten. Ja. Oder sie. In Japan weiß ich nicht, ob man überhaupt Schuljahre überspringen kann. Also die einzige, glaube ich, die schon 14 wäre zu dem Zeitpunkt, müsste Ray sein. Ray hat im April Geburtstag, so wenn ich mich nicht irre. Ja. Aber alle anderen Mädels müssten 13 sein. Ja. Das ist ein sehr typisches Beispiel für eine Theorie, die ich sehr plausibel finde. Ja. Sehr, sehr plausibel, aber überhaupt nicht mag. Dass sie 13 sind? Ja. Ich finde das auch sehr, sehr früh. Ja. Weil ich mag es, dass ein Coming of Age ist, Sailor Moon, und 13 ist sehr früh. Zu früh. Um so viel Verantwortung aufgeladen zu kriegen. Aber es würde zu Usagi passen, von ihrem Verhalten her, aber 14 hätte mir vollkommen gereicht, ja. Ja, ich glaube aber, das ist wieder sowas, man muss ja unterscheiden immer zwischen, also die Fantheorien nennen das gerne Watsonian und Doylist-Erklärungen, also ob das diegetisch oder extradiegetisch ist, also ob das quasi der Autor hat das und das deswegen gemacht, weil, oder sagen wir irgendwie, ein gutes Beispiel ist, zwei in einer Geschichte sagt ein Charakter einmal das eine und einmal das andere. Ja. Die Doylist-Erklärung wäre, der Autor hat vergessen, was er das letzte Mal gesagt hat. Ja. Die Watsonian-Erklärung wäre, der Autor hat gelogen. Nicht der Autor, sondern der Charakter hat gelogen. Ja, es ist In-Universe erklärt werden muss. Ja. Einmal, genau. In-Universe und Extra-Universe. Und die Doylist-Erklärung für diese Alterssachen sind natürlich, Naoko wollte, dass die alle verschiedene Sternzeichen und Blutgruppen, weil das ja was über den Charakter aussagen soll, haben sollte. Es wäre auch komisch, wenn die alle im selben Monat Geburtstag hätten. Das wäre wirklich komisch. Genau, ja. Und sie hat aber die Geschichte angesiedelt, so dass sie alle 14 sind, ohne darüber nachzudenken, ob jetzt die Geburtstage, die sie ihnen gibt, und ihre Narrative zusammenpassen. Ich habe ehrlich gesagt das auch nie so verstanden, dass es eine, also ich habe, als ich die Serie geschaut habe und auch wenn ich sie jetzt schaue, verstehe ich die gar nicht als eine einheitliche Zeitlinie. Es gibt Leute, die sagen, jede Staffel umfasst circa ein halbes Jahr. Damals war das Fernsehen noch nicht so sehr, damals hat man noch nicht staffelübergreifende Zeitlinien und Storylines so sehr gekannt. Man hat die Folgen mehr einzeln betrachtet und natürlich gibt es bei Usagi diesen, in jeder Staffel den Endgegner und vorher ein paar Minibosse und es baut aufeinander auf, aber nicht so sehr, dass man es als eine Einheit begreift. Ich hätte das nie nachgerechnet, aber jetzt, wenn mir man beginnt, nachzurechnen, leuchtet es mir ein. Eine Theorie, die ich mir aufgeschrieben habe, die wir vielleicht gleich direkt dahinter schieben können. Mhm. Okay, ja. Aber deswegen erst deine Bewertung noch zu dieser? Auch so. Es ist in-universe total plausibel zu sagen, sie ist 13, auch wenn es total dem Canon widerspricht, dass sie 14 ist. Wo sie ja immer sagt, ich bin 14. Bitte lass sie 14 sein. Das hat sich bei mir so tief eingegraben. Ja. Das will ich gar nicht revidieren, auch wenn es vielleicht in-universe keinen Sinn ergibt. Usagi ist 14 für mich und dann irgendwann 15. Ja, sehr gut. Eine Theorie von mir, die mit diesen Zeitlinien sehr gut reinpasst, ist eine Fantheorie, die ich mal gelesen habe, die ich sehr intriguing finde, weil ich persönlich auch dieses Aneinanderreihen von Canons und gucken, wo passt das in die Zeit rein, quasi im chronologischen Ablauf sehr spannend finde. Aber die ist, dass Super S, also der Dream Arc, ein Traum ist und zwar nur ein Sommer lang. Oh ja, das ist total, also das hat mich sofort überzeugt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Genau. Was ich überzeugend finde tatsächlich ist, im Anime wie auch im Manga, die gehen nie in die Schule. Ja. Die haben plötzlich nur noch Freizeitklamotten an. Ja. Und es ist ja quasi dieser Zirkus, der über den Sommer da ist. Mhm. Und alles so ein bisschen, ne, dass das quasi ein großer Albtraum ist. Ja. Es ist auch von den Jahreszeiten. Die Leute, die das gut haben es gut ausgebreitet, die diese Theorie im Internet diskutieren und sagen, man hat ja plötzlich Herbstklamotten und dann ist die Staffel aus und es ist schon wieder Herbst. Also die Jahreszeiten finden doppelt statt. Es überlagert sich völlig mit der nächsten Staffel. Im Grunde passt es in keine Zeitlinie rein von der Art, wie es gezeigt wird. Es vergeht schon viel Zeit innerhalb der Staffel, aber... Aber es ist irgendwie immer dieselbe Zeit, ne? Ja, und es ist nicht im Universe, irgendwie. Genau. Und damit kann man natürlich auch... Es ist ja inhaltlich, gibt so viele Ungereimtheiten, vor allem mit der Anime ist ganz, ganz grottig in dieser Staffel und zu sagen, okay, es muss keinen Sinn ergeben, weil es nur ein Traum ist. Man kann, also ich finde eine gute Erklärung. Ja. Es macht die Staffel nicht besser, aber die ist einfach aus anderen Gründen sehr schlimm. Das erklärt auch, warum Usagi und Shibuya machtlos sind, warum sie die Macht immer verliehen bekommen müssen durch den Gaul und dieses furchtbare Viech. Ja. Und ach, genau. Ja, ich meine, da müssen wir gar nicht drauf eingehen, aber ich finde tatsächlich, das gefällt mir gar nicht, aber eine meiner Lieblings-Fan-Theorien, muss ich absolut sagen. Zu sagen, das ist ein Albtraum, ich finde das sehr plausibel und es gefällt mir total. Ja. Also. Und es könnte eine Kraft sein, die der Zirkus eben hat, die Leute in einen Traumzustand zu versetzen. Das ist ja quasi auch die Matrix, was Nehelenia sowieso im Kennen kann. Ja. Den Leuten Dinge in den Kopf setzen und in Scherbe in die Augen setzen und so, dass die Schneeköniginnen macht, dass die Leute verblendet sind und eben, warum das nicht passt. Ein Traumsequenz? Ich finde auch. Ja. Plausibel, gefällt mir. Ja. Gute und da, Theorie. Und darin ist es ja auch sehr viel logischer, dass man dann in die Träume gucken kann. Ja. Wenn man schon in einem Traum ist, ne? Aber ja, gefällt mir sehr, finde ich super. Der einzige Moment, ich bin auch ein wenig erkältet, so wie es aussieht. Danke, Rusty. Der ist nämlich heute nicht da, weil er ist da, aber er ist absolut matsch und die Stimme ist kratzig und er hustet nur rum. Was der einzige Schwachpunkt daran oder das einzige, was schade ist, wenn es nur ein Traum ist, ist, wenn es dann, ich mag ja an Helios als Figur, dass sie den Kennen um Elysion und den goldenen Kristall mitbringt. Naja, aber was im Traum ist, muss ja nicht und wahr sein. Er ist der Hüter der Träume, das würde ja auch wieder passen. Helios als der Hüter der Träume, der dann in diesem Traum versucht einzugreifen und versucht, diesen Traum hier zu entwurzeln und aus den Leuten wieder rauszukriegen. Eben. Damit kann er als Hüter der Träume ja aber auch der sein, der quasi die Wahrheit erzählt. Aber dann kann man Dinge, die er erzählt, im Traum kann man nicht ganz so für bare Münze nehmen, weil es ein Traum ist. Wobei ich das nicht sagen würde. Also wie gesagt, dadurch, dass er der Hüter der Träume ist und eingreifen kann, kann er ja durchaus die Wahrheit sagen. Er kann ja die Realität mit reinbringen in den Traum. Mm. Wenn wir gerade derjenige sagt, der ihm das, dann mache ich finde das schön. Also das ist etwas, wo das mache ich jetzt on the fly. Aber damit ist es auch schön, wenn er derjenige, der eingreifen ist, kann ist, der quasi ne, da ist, wenn es ein Albtraum ist, der ja auferlegt wird. Und zu sagen, das, was denen die Kräfte nimmt, ist er derjenige, der sie quasi wieder daran erinnert und ihm die Kräfte zurückgibt. Ja, okay, haut hin. Ich hätte ja gern auch mehr von Elysion gesehen. Es gibt Fanfiction, die Shiteno mit Elysion verbindet, wo ich nicht genau weiß, wo das im Canon anschließt. Das muss ja ein Manga-Canon sein, weil das meiste, was wir über Elysion wissen, ist Manga-Canon. Hüter des goldenen Kristalls ist. Und diejenigen Fantheorien, die sagen, die Shiteno sind entweder auch Hüter des Kristalls oder des Kristallträgers. Und insofern müssen sie mit Helios irgendeine Verbindung haben. Ja. Das ist aber eine Fantheorie. Ich mag das aber, das ist jetzt eine neue Theorie. Das ist, wenn die Theorie, dass Mamoru mit den Shiteno dass ihre Kräfte miteinander verbunden sind, vielleicht auch vereinigt werden können. Das ist natürlich dadurch, dass Beryl imstande war, die Kräfte der Shiteno an sich zu binden, ohne dass sie Trägerin des goldenen Kristalls war. Das heißt, es ist nicht exklusiv. Mamoru muss nicht derjenige welches sein. Es ist ja auch, er ist ja einfach tatsächlich, dann sind sie einfach die Garde des Prinzen, egal ob er der Kristall. Ich glaube nämlich nicht, so wie ich es verstanden habe, und das ist vielleicht auch wieder eine neue Fantheorie, ob zur Zeit des Golden Kingdoms irgendjemand wusste, dass Endymion tatsächlich der Kristallträger ist. Weil sonst wäre es ja thematisiert später. Mamoru erfährt ja von Helios, dass es den goldenen Kristall gibt. Deswegen, vielleicht ist es auch, also ich finde schon schön, das finde ich auch sehr plausibel, wenn eben gerade... Es ist nicht kennen, dass Endymion und seine Shiteno mit dem Kristall den Kristall kennen und um den Kristall wissen. Aber ich mag die Fantheorie, dass es die Shiteno gibt wegen des Kristalls oder um den Kristall zu schützen und woher die Shiteno ihre Mächte haben und wie ist die Shiteno-Verbindung zu Helios. Dazu gibt es eben auch eine Menge Fantheorien, die sagen, weil Helios eben auch den Kristall schützt. Ist er auch ein Beschützer der Shiteno? Er ist ein, weil er sie braucht oder weil er sie haben will. Also ich finde es tatsächlich auch sehr schön zu sagen, Elysion ist quasi eine weitere Erläuterung des Golden Kingdoms. Eine Facette des Golden Kingdoms, das wir gar nicht kannten. Ja. Manche benutzen das ja auch synonym. Und die nennen das Golden Kingdom dann Elysion und Elysion ist Golden Kingdom. Das finde ich nicht gut. Alles gut, dann stellen wir das weil ich denke, Elysion muss eine eigene Dimension sein, eine Traumdimension, eine nicht-irdische, ganz irdische Geschichte. Generell zu dem, was du gerade gesagt hast, ich muss sagen, ich finde das schon plausibel, aber es gefällt mir nur so halb, weil ich eigentlich das sehr schön finde, die Idee, dass die Erde quasi ohne Kristall, ohne Senji quasi so ein bisschen als Niederer angesehen wird. Die braucht noch eben Hilfe, er aber die ganze Zeit da war. Und die Shiteno also da waren, vielleicht Generationen vorher, der Brauchtum der Shiteno eingeführt wurde, um den Kristallträger zu beschützen. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo keiner mehr weiß, dass es den Kristall überhaupt gibt und dass er überhaupt auch in einem Mann eben sein kann, dass die Shiteno eben die Beschützer des Prinzen sind und gar nicht mehr wissen, was vielleicht ihre eigentliche Funktion war. Es ist canon-kompatibel, aber es gefällt mir nicht. Da bin ich einfach sehr geprägt durch die ganze Fanfiction und Fantheorien, die sagen, die Shiteno werden genauso immer wieder geholt wie die Senshi. Sie kommen immer wieder auf die Erde. Es ist auch eine sehr magische Geschichte und sie wissen es auch. Finde ich gut, da sind wir uns mal uneinig. Ja. Mal andersrum die Bewertungen. Genau. Die Frage ist sowieso, wo die Shiteno ihre Kräfte herhaben. Sind die Shiteno eigentlich im Dark Kingdom auch vorher zu Hause gewesen? Ist das ihre Welt? Ist das ein Rückzugsort oder ist das ihr Herkunftsort? Weil ja, das ist eine sehr schöne Fantheorie und es von SDKLR auf Tumblr, die sagt, das Dark Kingdom ist was sehr Erdgebundenes. Ja. Was sehr. Vielleicht ist es ja gibt Elysium. Komische Vegetation, es ist was. Ja. Bisschen weibliches, weil es ist eine komische Höhle, da wachsen komische Dinge. Aber manche Fans geben Zeus Aito diese pflanzlichen Fähigkeiten, weil sie sagen, nur während Zeus Aito gelebt hat, war das Dark Kingdom voller Pflanzen, danach nicht mehr. Und er hatte auch die Pflanzenmonster, die eine Freitag getötet haben, und man gibt ihm so ein bisschen den magischen grünen Daumen, aber man könnte das dem ganzen Dark Kingdom. Was ist das Dark Kingdom überhaupt? Dazu haben wir auch schon Folgen aufgenommen, die noch nicht geschnitten sind, mit Mad Eye vom anderen Sailor Moon Podcast, von dem Podcast mit den Zauberkräften. Und es wird eigentlich nirgendwo erklärt. Und eigentlich hat auch nur der Anime dieses sehr organische Dark Kingdom. Und die Fantheorie, dass das eigentlich dass es keine böse Dimension ist und nicht einfach nur eine Hölle, durch die sie gehen, während Beryl und Metallia an der Macht sind, sondern dass es ihr eigenes Ding ist. Dass sie auch hinterher, es gibt auch Fanfiction, wo sie hinterher noch in diesen Höhlen leben, also ich weil find, sie ich Erd, mal, eine Erdmagie haben und weil ihre Kräfte an die Erde gebunden sind und weil das eben so eine Repräsentation von der vom Erdinnern ist. Also ich habe mal gelesen, also auch ewig her, also bestimmt 10 Jahre her. Aber dass eben das Schloss, wie es so ein bisschen, obwohl es höhlenartig ist, kommt es als Schloss her. Ja, eine Festung. Genau, dass das Schloss eventuell das Golden Kingdom Schloss ist. Egal, wo es, ob es in einer anderen Dimension jetzt ist oder ob es in Elysion ist. Ha, das habe ich noch nicht gehört, aber das ist interessant. Ja. Dass es praktisch damals untergegangen ist und jetzt. Oder dass es ein Gegenstück ist des damaligen? Oder es ist noch das Original, Originalpalast, ja. Königspalast von damals oder der Königssitz? Also es würde man in sehr vielen Versionen dafür sprechen. Das würde erklären, warum das Golden Kingdom von Anfang an sehr, sehr magisch war. Dass sie vielleicht schon immer in einer magischen Dimension waren. Naja, es gibt verschiedene Versionen dazu. Einmal die Version ist natürlich, es erklärt so ein bisschen, warum nimmt Beryl das quasi als Symbol, deswegen sie ist jetzt auf dem Thron des Golden Kingdoms. Aha. Warum sind die Shiteno dort? Warum bewegen sie sich dort? Warum fühlen sie sich da wohl? Weil sie da immer waren. Ja. Außerdem, es passt, egal ob es eine magische Dimension ist oder schon immer war oder ob Elysion irgendwo in der Erde ist. Das passt da auch dazu. Genauso aber, wenn das eine Festung ist, die vor Milliarden, Millionen, was weiß ich, wie vielen Jahren auf der Erde war, dann müsste sie auch unter der Erde liegen. Ne? Genauso weil wie die Erde ja sich Funde. Drüber geschlossen hat im Laufe der Zeit. Genauso das wie die römischen Aquädukte und alles alle unter der Erde sind. Okay, gute Theorie. Aber da muss ich jetzt sagen, ich habe gerade eben die Theorie von SDKL auch falsch wiedergegeben. Ihre Theorie, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie die Shiteno heimatlich angesiedelt hat im Dark Kingdom, aber sie sagt, das ist definitiv diese ganzen Yomas, die sind ja alle weiblich. Und sie sagt, die Shiteno sind ein bisschen ein Fremdkörper, weil es ja eine sehr weibliche Welt ist. Sie ist dunkel und unterirdisch und es wachsen Dinge und das sind die ganzen Yomas, sind weiblich. Und das ist eigentlich die Domäne der Yomas. Und sind die Yomas dann eigentlich böse? Und da denke ich, ist Sailor Moon ist schon eindeutig und sagt, die Yomas sind böse, aber ich mag auch sehr die Theorie und habe das auch selber verwendet, dass die Shiteno immer Macht über Yomas hatten und dass das nicht unbedingt was Schlechtes war. Ja. Dass es eben auch gute Yomas gibt oder einfach, dass es eine Balance geben muss, dass man nicht alle Yomas pulverisieren kann und denken, dann ist alles gut. Aber das ist eine Frage, wie das dann mit Shinto zusammenpasst. Weil im Shintoismus eben alle Dinge beseelt sind und einen eigenen Geist haben und man eine Balance schon herstellt und es aber schon sehr um Reinheit geht, dass man schon die bösen Dinge nicht haben will. Aber das wäre interessant und da verstehe ich leider zu wenig vom Shinto dafür, vom Shintoismus, um Ja, das da bin ich auch zu nicht genug bewandert beantworten. dafür, um das wirklich genau zu diskutieren. Weil Also da ein kenne ich bisschen eben Umlung. nur, was in den Medien repräsentiert wird und Generell würde ich aber sagen, ja. egal in welche Ausuferung, finde ich diese, in welche Richtung, finde ich diese Theorien alle sehr plausibel Ja. und alle sehr schön. Ja. Aber ich denke, Momoru muss schon sehr mächtig gewesen sein. Ich finde die Theorie, dass er einfach ein normaler Mensch war mit normalmenschlichen Shiteno, das gefällt mir gar nicht. Nee, die Sache, das sage ich auch gar nicht. Weil Ich sage gar dann nicht, dass wäre, er ich normal denke, menschlich war. ja. Ich sage, dass Oder dass sie er es nicht alle wusste. dachten, er sei normal menschlich, dass Okay. sie es nicht wussten. Das sage Aber dann ich. wäre, denke ich, Dass die er Erde immer schon den Golden längst Crystal hatte. übernommen worden vom Mond, wenn die keine magischen, eigenen magischen Schutzbarrieren gehabt hätten. Naja, du weißt ja aber auch nicht, was mit den Eltern. Ich meine, in derselben Theorie haben wir aber auch gesagt, dass Usagi, beziehungsweise Serenity, keine Kräfte hatte als Prinzessin. Er war ja auch nur der Prinz, ne? Er war ja nur der Thronfolger. Was Okay, drumherum, wir wissen nicht, ne? wer Wissen wir seine nicht. Eltern waren und ob die nicht diese Macht des goldenen Kristalls gehabt haben, ja. Genau. Wir wissen so wenig über das Silver Millennium. Eben. Außerdem glaube ich nicht, dass in einer Welt, die ja eben eine friedvolle Welt gewesen sein soll, die ja eben, ne, die Silver Millennium Alliance, wie sie in Fanfiction immer genannt wird, die ja quasi das gesamte Sonnensystem der Erde inklusive quasi viel friedlich regiert hat, dass da irgendwer irgendwen Angeblich. übernommen hätte. Angeblich. Genau. Angeblich. Angeblich, natürlich. Da gibt es Das auch ist Fantheorien drüber. Genau. A, steht das nirgendwo, dass das friedlich war. Und B ist schon die Frage. Aber das würde ich gerne ganz ausführlich in einer anderen Folge machen. Eigenen. Ja, Weil wir haben das schon stimmt. wieder fast eine Stunde und haben erst Gut, einen dann habe ich Teil noch eine unserer einzelne, Theorien. ganz Dann machen wir kleine. eine kurze noch und dann. Eine ganz winzige nur. Ja. Nämlich, wer kauft das Tuxedo Mask Merchandise in Mamoros Wohnung? Ja. Ich dachte, Ne, das sei ist es klar, eben. dass es Mamoru ist. Dachtest du, das ist Ich Usagi? dachte auch, dass das klar ist. Ich dachte nicht, dass es Usagi ist, aber da gibt es ganz viele Stimmen, die sagen, es ist Usagi. Für mich ist das ganz klar, dass das Mamoru selber ist. Ja. Also, ne, alleine, ne, seine Tuxedo Mask Doll und alles Krams, das er da rumliegen hat. Da gibt es auch noch eine ganz tolle Es gibt Fantheorie von dazu. Smoking. Also er hat Ja, ja es auch gibt von Schuhe Smoking mit Bomber. einer Maske drauf. Wer hat diese Maske auf Genau. diese Schuhe gemacht? Ja, also es gibt von Smoking Bomber, Ja. gibt es eine Analyse im Internet, wo sie mit Screenshots gezeigt haben, und haben, dass in der ersten Staffel Mamoru an diesen Vending Machines im Crown Arcade steht, Ja, er spielt an dieser wo man Maschine. sieht, genau, wo man Jetzt. sieht, in dem Ding ist, was gegriffen wird, Ja. ist eine kleine Tuxedo Mask Puppe. Genau. Das sieht man als erstes. Dann sieht man, wer spielt. Mamoru spielt. Ja, Mamoru genau. kriegt dieses Ding. Das heißt, das ist die Theorie, wo diese Puppe überhaupt herkommt. Ja, es ist völlig Aber klar, dass ganz er die sich offensichtlich. gezogen hat. Das ist Genau. Canon. Aber wo kommt eigentlich die Puppe her, Wahrscheinlich. ist die andere Frage. Wer stellt denn dieses Merch her? Weil diese Szene Da sagt mit niemand, ne? diesem Ja. Automaten ist nämlich so, da ist eine Beryl drin. Da ist eine Barrel Zu drin. einem Das ist Zeitpunkt, geil. wo kein Mensch auf der Erde Beryl je gesehen hat. Ja. Also, wer hat die Dinger Ich meine, das ist hergestellt? jetzt wieder Doyleth in Watsonian, ne? Nein, Aber. das ist definitiv ein Jedi-Plot. Das ist einer von Jedi's Plots, die einfach weiterlaufen, nachdem er tot ist. Er hat diese Ja. Viecher hergestellt. Er hatte einen finstern Plan damit. Er wollte, dass die in Mode kommen, die Leute, dass 100 Leute 100 Viecher haben und dann ihre Energie absaugen oder irgendwas. Aber dieses Design spricht dafür, dass Jedi eins seiner vielen kleinen. Er wäre der totale. Also, wer bringt Merch unter die Leute? Jedi, klar, wer sonst? Also die finde ich süß, die finde ich süß, die Theorie. Ich mag sie, ich finde sie aber völlig unplausibel. Aber Es ist wenn da einfach ist ein ein. Plan, bei dem sie ihm nicht auf die Schliche gekommen sind oder der einfach nicht Ja, so weit. ich finde es süß. Ja. Ich finde es süß. Wer sonst hat ein Aber Beryl natürlich Design? finde ich Wer dann, sonst ist möchte natürlich ein die Beryl Püppchen haben? Doyleth-Theorie. Jedi hat Die vielleicht eins. Doyleth-Theorie natürlich, die Zeichner wollten Ja. einfach natürlich mit Ja. irgendwie was Süßes da reinzeichnen. Aber generell bin ich, es wird nämlich immer gefragt bei all diesem Merchandise, auch später in der Serie, wo haben die das her, um Gottes Willen? Ich bin völlig davon überzeugt, dass es in einer Welt, in der es Sailor Moon, in der es wirklich überhaupt Superhelden gibt, auch Merchandise-Läden für Superhelden gibt. Und ich, Denn wir haben ja. auch in unserer Welt, wir haben Fanshops für Fußballclubs. Und ich man würde sagen, dass Minako es irgendwie hindreht, dass die sie auch das Geld von ihrem Sailor V-Merch bei sich irgendwo landen hat. Das muss Artemis drehen, weil ich glaube nicht, dass Minako das überleben würde, wenn irgendjemand Tausende von Yen scheffelt mit ihren Sachen und sie hat keinen Cent davon. Außerdem ist es teuer, ein Superheld zu sein. Das kostet auch Geld. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der arme Artemis so lange von ihr getriezt wird, bis sie sagt, ich will dieses Geld von diesem Merch. Vielleicht nicht am Anfang der Serie, aber irgendwann bestimmt. Ja. Es gibt auch eine Es gibt ein Computerspiel, das von Artemis programmiert wurde. Es gibt einen Film über Sailor V, der ja animiert wird in der ersten Staffel. Ja. Und wir wissen, dass Artemis hinter dem Spiel steckt und hoffentlich sackt er auch das Geld ein und gibt es an Minako weiter. Oder er behält es und macht andere sinnvolle Dinge damit. Aber ansonsten, wenn sich der Rechteinhaber nicht meldet, dann wird natürlich das Geld bei den Herstellern hängen bleiben. Ja. Aber um auf die Theorie zurückzukommen, ich bin davon überzeugt, dass es nicht Usagi ist, die laut die Magmoros Wohnung mit lauter mit Tuxedo-Mask-Zeug durch... Ich denke, Usagi würde ihr Zimmer, ihr eigenes Zimmer füllen mit Tuxedo-Merch. Tuxedo-Mask-Zeug. Ja. Aber Mamoru macht das selber. Sie würde auf einem lebensgroßen Mamoru-Kissen oder Tuxedo-Mask-Kissen schlafen, wenn es eins gäbe. Es gibt sowas. Eine Freundin von mir hat ein lebensgroßes King Endymion Kuschelkissen. Echt? Okay. Es gibt sowas, es existiert. Und Usagi hätte das. Ja, okay. Ja, richtig. Ausgerechnet King Endymion. Somit, ja. Ich finde so plausibel, dass man nicht mal Fan-Theorie darüber schreiben könnte. Also von allen Mamoru-Inkarnationen, egal ob Mensch, Tuxedo Mask, was auch immer, finde ich King Endymion den unsexiesten Mamoru. Weil er einfach so ein Arsch ist. Charakterlich finde ich ihn am fragwürdigsten. Und Ich finde ihn seit... Da habe ich eine Theorie drüber, nächste Folge. Ja. Aber... Ich finde ihn tatsächlich seit Crystal einfach wieder ein bisschen mehr Mamoru. Vorher war das... Ich kenne die Crystal-Version nicht, das stimmt. Ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir heute schon eine ganze Menge in der ersten Folge besprochen. Aber ich dachte ja, dass ich gar nicht so viele Theorien hätte, weil die alle miteinander verknüpft sind. Ich dachte, sobald ich mit Beryl anfange, bringe ich 3-4 Theorien und bin mit meinen Beryl-Theorien durch. Das bin ich eben nicht. Wir haben noch nicht mal angefangen, über Pluto wirklich zu reden oder Chibiusa, da kommt noch einiges. Ja. Aber für heute würde ich an dieser Stelle mal Schluss machen und dann, liebe Zuhörerschaft, wenn euch Fantheorien gefallen, wir sind noch lange nicht fertig darüber zu labern. Ihr dürft uns auch gerne welche schicken, wenn ihr noch welche besprochen haben wollt, die wir nicht gemacht haben, weil wir sind auch jederzeit bereit, da nochmal euch die Ohren voll zu labern, weil wir haben sehr viel Spaß mit diesem Zeug. Ich hoffe, ihr hattet das auch. Also Flora, vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!